ARD. Im Juli 2024 bekomme ich eine Sprachnachricht, auf die ich lange gewartet habe. Sie ist technisch schlecht. Oft stört ein Knacken, aber die Worte sind gut zu verstehen. Ich verkaufe Gold. Ein Goldhändler aus Mali, im Westen Afrikas. Sie nehmen oft Unschuldige fest. Töten Menschen, die nichts mit dem zu tun haben, was sie Terrorismus nennen. Viele Menschen wurden schon Opfer. Er spricht von russischen Söldnern. Sie tauchten häufig in den Goldminen auf. Wir wissen, dass die Russen heute die wichtigsten Partner der malischen Armee sind. Man erkennt sie leicht an ihrer Uniform, an ihren Abzeichen und auch an ihrer Sprache, da die meisten von ihnen kein Französisch sprechen. Im Schatten. Doku über Russlands Einfluss in Afrika. Von Bettina Rühl. Das Problem ist, dass viele Menschen die Sprache der Russen nicht sprechen. Wenn die Leute verhaftet werden, verstehen sie die Befehle nicht. Und dann werden sie exekutiert. Viele erzählen davon. Selbst gesehen habe ich das noch nicht. Wir leben hier alle mit Angst im Bauch. Die russischen Söldner sollen die malische Armee im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen unterstützen. Und sie sind mittlerweile in vielen Staaten Afrikas aktiv. Was machen sie dort? Und welche Interessen verfolgt Putin auf dem afrikanischen Kontinent? Russland hat mit 43 afrikanischen Staaten sogenannte Sicherheitspartnerschaften und militärische Kooperationsabkommen geschlossen. Es ist der wichtigste Waffenlieferant für Afrika. Auch wenn der Umfang seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 deutlich zurückgegangen ist. Trotzdem hat Russland auch im vergangenen Jahr noch rund ein Viertel aller neuen Waffen auf dem Kontinent geliefert. März 2022. Russland ist vor 3 Wochen in die Ukraine einmarschiert. Ich sitze in einem Restaurant in der malischen Hauptstadt Bamako. Im Fernsehen, es ist ein französischer Sender, laufen Bilder von zerstörten Wohnhäusern in der Ukraine, eine Folge russischen Bombardements. Die Menschen am Nachbartisch applaudieren Putin, haben Verständnis für den Angriff auf die Ukraine. Russland werde von der NATO bedroht, es müsse sich verteidigen. Die oft verbreitete russische Propaganda verfängt offenbar auch hier. In Mali und seinen Nachbarstaaten im Sahel hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen 10 Jahren drastisch verschlechtert. Islamistische Terrorgruppen mit Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk und dem sogenannten Islamischen Staat haben Tausende von Zivilisten getötet. Aber auch die staatlichen Sicherheitskräfte gehen brutal gegen die Bevölkerung vor. Ihrem Antiterrorkampf fielen bereits hunderte Zivilisten zum Opfer. Rund 4 Millionen Menschen sind im Sahel auf der Flucht vor der Gewalt. In Burkina Faso, Mali und Niger haben sich seit 2020 Militärregierungen an die Macht geputscht. Sie haben westliche sowie UN-Truppen aufgefordert, ihre Länder zu verlassen und sich mit der Bitte um militärische Unterstützung an Russland gewandt. Seit dem Frühjahr 2022 hat Russland seinen Einfluss in Mali und anderen afrikanischen Ländern deutlich ausgeweitet. Was macht Afrika für Russland attraktiv? Welche Rolle spielen Söldner? Und geht die Strategie Russlands auf? Die Recherchen führen mich unter anderem nach Mali und in die Zentralafrikanische Republik. Nach Mali, weil es sich im Westen Afrikas klar pro-russisch positioniert hat, und in die Zentralafrikanische Republik, weil Russland keinen anderen Staat auf dem Kontinent so sehr durchdrungen hat wie diesen. März 2022. Djibril Maiga ist von seinem Schreibtisch aufgestanden. Er will von der Kommode etwas holen und es mir zeigen. Der malische Mediziner betreibt mit Kolleginnen und Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Bamako, der malischen Hauptstadt. In diesen Tagen treiben ihn aber vor allem seine politischen Interessen um. Das hier ist eine Empfangsbestätigung, die mir die russische Botschaft gegeben hat. Wir hatten 8 Millionen Unterschriften gesammelt. Die Botschaft hat sie gegengezeichnet. Djibril Maiga ist Mitte 50, ein entgegenkommender, freundlicher Mann. Die Unterschriften standen unter einem Hilferuf, wie Maiga es nennt. Russland möge dringend Soldaten schicken und Mali militärisch unterstützen. 8 Millionen Unterschriften? Dafür müsste etwa jeder dritte Malier unterzeichnet haben. Ich habe Zweifel, aber der Mediziner ist davon überzeugt, dass die hohe Zahl stimmt. Maiger hat zunächst in Frankreich und dann, noch zu Zeiten der Sowjetunion, in Russland studiert. Seitdem ist er Mitglied einer Gruppe ehemaliger malischer Studierender in Russland. Zu der Zeit, als ich in der Sowjetunion war, wurden dort etwa 5000 Malierinnen und Malier ausgebildet. Ungefähr 3000 davon waren zivile Studenten, rund 2000 waren Militärs. Sie wurden in der Sowjetunion trainiert. Bis zu deren Zerfall 1991 konnten sich Studierende vor allem aus Afrika, Asien und Lateinamerika um einen der Studienplätze bewerben, die mit Stipendien verbunden waren. Was die militärische Zusammenarbeit angeht, spricht der US-amerikanische Geheimdienst CIA in einer Studie von 1999 von nur 500 malischen Militärs, die zwischen 1979 und 1983 in der Sowjetunion ausgebildet worden seien. In der gleichen Zeit habe Moskau gut 1300 sowjetische Soldaten als Instruktoren nach Mali geschickt. Die ersten Bemühungen um Afrika begannen um 1960 unter dem Generalsekretär Nikita Chruschtschow. Felix Riefer, Politikwissenschaftler und unabhängiger Analyst. Forschungsschwerpunkt Russland und der postsowjetische Raum. Da hat man den afrikanischen Kontinent im Kontext des Kalten Krieges für sich entdeckt und wollte Staaten auf der Welt für seine Idee gewinnen und eben im Kontext des Kalten Krieges gegenüber dem Westen sozusagen auf ihre Seite ziehen. Das verliert sich ab 1980 eben mit der Perestroika unter Michail Gorbatschow. Und in den 90ern gibt es im Grunde keine Afrikapolitik von Moskau aus. Erst mit dem Einzug Wladimir Putins entstehen erstmal so absolut unbedeutende kleinere Reisen, damals noch von Jewgeni Primakow, der die ersten wirtschaftlichen Kontakte anfühlt. Aber da kann man noch nicht von einer richtigen Afrikapolitik sprechen. Das westafrikanische Mali befindet sich seit 2012 in einer schweren politischen Krise. Die Sicherheitslage hat sich seitdem ständig verschlechtert. Die Vereinten Nationen entsandten 2013 die Blauhelm-Mission MINUSMA mit zwischenzeitlich 13.000 Soldatinnen und Soldaten. Das Ziel? Den malischen Staat nach einem Militärputsch zu stabilisieren und gegen islamistische Kämpfer zu verteidigen. Die Bundeswehr beteiligte sich mit bis zu 1.100 Kräften an der Mission. Außerdem waren mehrere tausend französische Soldaten in einer eigenen Militäroperation in Mali und in anderen Sahelstaaten im Einsatz. Trotz der massiven Präsenz ausländischer Militärs hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Tausende Zivilisten wurden bereits Opfer der Gewalt. Als wir uns im März 2022 in Maigers Praxis gegenübersitzen, sind die russischen Soldaten längst in Mali eingetroffen. Etwa 1000 sollen zu diesem Zeitpunkt bereits im Land sein, darunter Söldner der kremlnahen Wagner-Gruppe. Die Truppe mit dem Totenkopf-Emblem auf der Uniform ist dafür berüchtigt, bei ihren Einsätzen schwere Menschenrechtsverletzungen zu verüben. Die malische Regierung bestreitet bis heute, dass Russland auch Söldner nach Mali geschickt habe. Zuvor hatte das Militär zweimal geputscht. Seitdem regiert eine militärische Übergangsregierung. Das jahrelang sehr enge Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist zerrüttet. Der Arzt Djibril Maiga und viele andere begrüßen den Umbruch als Aufbruch. Erstens, weil die Russen schon sehr lange in Mali sind. Wir empfinden sie und die Chinesen als Teil der Familie. Sie sind es, die hier Fabriken, Schulen und Universitäten gebaut haben. Das hat kurz nach unserer Unabhängigkeit in den 60er Jahren angefangen und bis in die 80er, 90er Jahre angedauert. Die Russen haben unsere Infrastruktur gebaut und die Grundlagen dafür gelegt, dass wir in Mali überhaupt Schulen haben. Der Arzt steht ohne Vorbehalte hinter der Armee und ihren russischen Verbündeten. Berichte von Übergriffen der Armee und ihrer russischen Partner gegen Zivilisten hält er für westliche Propaganda. Dabei wurden viele davon mittlerweile gut dokumentiert, unter anderem von den Vereinten Nationen. Überhaupt höre ich in Mali viel Zustimmung zur Partnerschaft mit Russland. Die Menschen sehnen sich nach Frieden und einem Ende der ständigen Massaker durch islamistische Terrorgruppen. Der Westen habe militärisch versagt und Mali allein gelassen, höre ich oft. Trotz der Präsenz tausender ausländischer Soldaten? Der Westen habe die Lieferung der so dringend benötigten Waffen und Munition verweigert, heißt es dann. Ici ce soir, Wir sind heute Abend hier, um 4 Hubschrauber vom Typ MI-171, Waffen und Munition, in Empfang zu nehmen. Jetzt kommen Waffen und Munition ins Land, wie die Medien immer wieder berichten. Auch am 30. September 2022. Die Waffen und die Munition wurden uns von der Russischen Föderation zur Verfügung gestellt. Die 4 Hubschrauber sind neu, wie Sie selbst sehen können. Wir haben sie gekauft. Die extrem schnelle Umsetzung eines Vertrags über Waffenlieferungen zeigt die Zuverlässigkeit und Seriosität dieses Partners. Er hat uns stets zufriedengestellt, immer im Rahmen von Win-Win-Verträgen. Sadio Camara, malischer Verteidigungsminister, im September 2022. Der Arzt Djibril Maiga freut sich über das Kriegsgerät und die Waffen. Maiga glaubt, dass die malische Armee und ihre neuen russischen Partner die Terrorgruppen besiegen können, anders als bisher die zivile Regierung an der Seite des Westens. Dass die malische Armee durch ihren Putsch die Demokratie beendete, begrüßt Maiga eher, als dass es ihn bekümmert. La démocratie, y a rien de tel que la démocratie. C'est bien, mais seulement la démocratie, quand on veut le faire, il faut être correct. Es gibt nichts Besseres als Demokratie. Aber für die Demokratie muss man korrekt und ehrlich sein. Die politischen Führer in Mali haben die Demokratie genutzt, um das malische Volk zu betrügen. Die meisten Menschen, die in die Politik gehen, tun das nur, weil das der einfachste Weg ist, um reich zu werden. Die Leute kommen aus dem Nichts und sind plötzlich Milliardär. Mit ihrem Geld schaffen sie es, die Gunst der Wähler zu kaufen. Viele Menschen in Mali waren schon lange über die massive Korruption ihrer demokratischen Regierungen verbittert. Alle staatlichen Leistungen seien käuflich gewesen, sagen sie. Auch die Justiz. Recht habe nur bekommen, wer zahlen konnte. Mali sei, trotz seiner demokratischen Fassade, ein Unrechtsstaat gewesen. In die Wut der Bevölkerung auf ihre zivile Regierung mischte sich der Hass auf deren westlichen Partner, allen voran Frankreich. Sie wurden beschuldigt, die korrupte Regierung zu stützen und an der Macht zu halten. Immer häufiger höre ich auch andere Vorwürfe. Frankreich habe die terroristischen Gruppen gegründet. Sie würden von Frankreich und der UN-Mission MINUSMA finanziert und bewaffnet. Videos, die das belegen sollten, wurden in den sozialen Medien geteilt. Viele waren schon mit dem bloßen Auge als Fälschungen zu erkennen. Für die Behauptungen gab es ansonsten keine Belege. Die Unzufriedenheit mit dem Westen ist nicht erst durch Russlands Einfluss entstanden. Viele Menschen waren schon vorher dabei, sich vom Westen abzuwenden. Das ist der Hauptgrund dafür, dass Russland so stark Fuß fassen konnte. Beverly Ochieng, Sicherheitsanalystin. Ochieng lebt im Senegal und arbeitet für die unabhängige Beratungsfirma Control Risks sowie für die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Es geht wieder los. Wieder fliegen Brandbomben und Steine, wieder wird geschossen. Der Maidan im Zentrum von Kiew heute Morgen. Die Unruhen gehen weiter. Örtliche Medien berichten, gewaltbereite Demonstranten seien am Morgen. Das intensive Engagement des Kreml auf dem afrikanischen Kontinent beginnt aber nicht erst mit dem umfassenden Angriff auf die Ukraine 2022, sondern schon Jahre vorher. Mit dem Beginn des russisch-ukrainischen Konfliktes 2014. Ab 2014 kann man von einer tatsächlichen Wiederentdeckung Afrikas im Kreml sprechen. Und die wird man einfach unter diesen Schlagwörtern, ja, wir versuchen den Krieg in der Ukraine zu legitimieren und im Grunde destruktiv gegen den Westen Stimmung zu machen. In den ehemaligen Kolonien der europäischen Großmächte, allen voran, gegenwärtig auch Frankreich. Im Zusammenhang mit der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 entsteht eine neue private russische Söldnergruppe namens Wagner. Ein paar Jahre später tauchen die russischen Söldner in immer mehr afrikanischen Ländern auf. Im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in Madagaskar, Libyen, Mosambik und Mali. Wladimir Putin leugnet die Existenz der Söldnerarmee. Russische Gesetze verbieten den Einsatz von Söldnern im Ausland. Russland ist seit 2014 und insbesondere nach 2022, nach dem vollumfänglichen Angriffskrieg gegen die Ukraine, letztlich international so eine Art Ein-Themenland geworden. Das bedeutet, Russland versucht, alle anderen Staaten der Welt davon zu überzeugen, dass sein Angriffskrieg gegen die Ukraine richtig ist. Und darauf zielen alle diplomatischen Bemühungen hin. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und den Sanktionen und der zunehmenden Isolation, die darauf folgten, wurde Afrika für Russland wichtiger. Joseph Siegle, Politikwissenschaftler. Er forscht am Africa Center for Strategic Studies in Washington, einer Einrichtung des US-Verteidigungsministeriums. Afrika became more important to Russia. Russland wollte der eigenen Bevölkerung zeigen, dass es durch sein Handeln nicht isoliert und geächtet, also zum Paria wird, sondern international noch immer willkommen ist. Und so hat Sergei Lavrov seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein Dutzend Reisen nach Afrika unternommen. In Afrika stößt der russische Außenminister Lavrov vielerorts auf offene Ohren. Es spielt Moskau in die Hände, dass die Verbitterung über die ehemaligen Kolonialmächte, vor allem Frankreich, schon länger zugenommen hatte. Rund um dieses Thema bildet Moskau seine wichtigste Erzählung. Russland und Afrika sind historisch durch enge Freundschaftsbande verbunden. In der Ära der Befreiung von Kolonialismus hat die UdSSR afrikanische Regionen in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit unterstützt. Heute steht die Herausforderung im Vordergrund, neue koloniale und neokoloniale Praktiken zu bekämpfen. Sergei Lavrov, russischer Außenminister, anlässlich des Afrikatages im Mai 2024. Die Methoden des Westens haben sich geändert, aber der Kern seiner Politik gegenüber den afrikanischen Ländern ist derselbe geblieben. Alle seinem Willen zu unterwerfen und auf Kosten der anderen zu leben. Und diese Ziele werden mit subtileren Formen der Ausbeutung im Rahmen der sogenannten regelbasierten Ordnung verfolgt. Im Gegensatz zu den westlichen Mächten bauen wir die Beziehungen zu unseren afrikanischen Freunden ausschließlich auf der Grundlage einer gleichberechtigten, ehrlichen Partnerschaft auf, ohne Politisierung, Erpressung, Druck und Einmischung in innere Angelegenheiten. Russland inszeniert sich als eine Art Gegenentwurf zu den alten Kolonialmächten, meint der Politikwissenschaftler Felix Riefer. Russland als imperialer Staat, als zaristischer Staat, als auch die Sowjetunion hatten in der Form keine Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist soweit korrekt. Zu Zeiten der Sowjetunion, da wo eben ab den 1960ern aktiv eine Afrikapolitik betrieben worden ist von Moskau aus, da hat man sich aktiv in die Antikolonialkämpfe mit eingemischt. Und entsprechend gibt es eben ganz reale Protagonisten, die vielleicht sogar ganz ehrlich davon überzeugt sind, dass Moskau das schon immer irgendwie gut gemeint hat mit einem. Den Reisen des russischen Außenministers gehen die Besuche hochrangiger Vertreter der Europäischen Union oder der US-Regierung voraus. Oder Vertreter des Westens reisen dem russischen Außenminister gleichsam hinterher. Beide Seiten versuchen, Afrika auf ihre Seite zu ziehen. Beispielsweise bei Abstimmungen in der UN-Vollversammlung. Der Kontinent hat dort 54 von 193 Stimmen. Aber die westlichen Sanktionen infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine haben nicht nur politische Folgen. Russland musste sich nach anderen Möglichkeiten umsehen, an Geld zu kommen. So geriet Afrika in Russlands Blickfeld. Es hatte schon vor dem Einmarsch in der Ukraine 2022 versucht, in Afrika Fuß zu fassen. Aber seit 2022 sehen wir, dass es jetzt in erster Linie auf Afrika setzt, um sich Geld zu beschaffen. Laurie Peter Elufison ist Co-Autor des Blood Gold Report. Der Bericht von Ende 2023 zeichnet nach, wie die russische Regierung mit Hilfe der Wagner-Gruppe durch den Goldabbau in Afrika Milliarden von US-Dollar verdient. Russland hatte dafür eine Vorlage, die sich bereits Jahre zuvor in Syrien bewährt hatte. Damals half es dem syrischen Regime, einige Ölfelder von Terrorgruppen zurückzuerobern. Das Abkommen sah vor, dass es im Gegenzug ein Viertel der Gewinne aus der Ölförderung bekommt. Das war für Russland finanziell sehr lukrativ. Nach dem Erfolg der Wagner-Gruppe in Syrien hat der Kreml offenbar aus diesem Modell seinen Plan für Afrika entwickelt. Denn um das Gleiche machen zu können, brauchte es Länder, die politisch nicht stabil sind. Und wenn man sich in der Welt nach Regionen umschaut, in denen politische Instabilität herrscht, dann fällt der Blick auf einige Länder in Afrika. Vor einigen Wochen bekam ich Videos zugeschickt. Sie zeigen ausgebrannte Militärfahrzeuge, Verletzte und Tote mit heller und dunkler Haut. Die Bilder stammen aus der Wüste Nordmalis, aus der Nähe des Ortes Tinsauer Tin. Tuareg-Separatisten sollen dort im Juli 2024 eine komplette Einheit der malischen Armee und russische Söldner getötet oder gefangen genommen haben. Kann das sein? Ein malischer Kollege interviewt für mich den Sprecher der Tuareg-Rebellen Mohammed Ermalaoud Ramadan. Er bestätigt den Angriff. Im Anschluss an dieses Gefecht haben wir eine sehr detaillierte Bilanz vorgelegt. Die Zahl der Toten betrug rund 80 unter den Russen und etwas über 40 unter den malischen Militärs. Die Russen waren in dieser Einheit zahlenmäßig stärker vertreten als die malische Armee. Die Einheit bestand vor allem aus russischen Spezialkräften. Deshalb waren die Verluste auf russischer Seite viel höher als unter den Maliern. Das wäre die bisher schwerste Niederlage der russischen Söldnertruppe in Afrika. Die Wagner-Gruppe gab die hohen Verluste in einem Telegram-Kanal zu, ohne Zahlen zu nennen. So, Mali is an interesting case. Just a couple of weeks ago, a story broke by the Kiev Post that Ukrainian soldiers have been sent to Mali to help liquidate the Wagner Group soldiers there. Kurz nach der Meldung über die verlustreiche Schlacht bei Tinsauer Tin macht eine weitere Nachricht auch in Europa Schlagzeilen. Die Ukraine habe die Tuareg-Kämpfer unterstützt. Das berichtet unter anderem die ukrainische Zeitung Kiev Post. Außerdem lässt ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes laut Medienberichten wissen, die Ukraine habe den Rebellen notwendige Informationen für den Angriff auf die Russen geliefert. Der Sprecher der Tuareg-Rebellen Mohammed Ermalaoud Ramadan weist das zurück. Der Kampf, der insgesamt 3 Tage gedauert hat, wurde ausschließlich von den Streitkräften des Azawad geführt. Wir haben keinerlei Hilfe von außen erhalten. Die ukrainische Regierung dementiert wenig später ebenfalls die Behauptung ihres Geheimdienstvertreters, die Tuareg-Rebellen unterstützt zu haben. Dennoch, Anfang August 2024 brechen Mali und Niger ihre diplomatischen Beziehungen zur Ukraine wegen der angeblichen Unterstützung der malischen Tuareg-Rebellen ab. Das sei in gewisser Weise ein Propagandaerfolg für die Ukraine, meint die Sicherheitsanalystin Beverly Ochieng, die im Senegal lebt. Sie forscht seit Jahren zur Wagner-Gruppe. Ich denke, diese ganzen Meldungen haben den Eindruck verbreitet, dass die Ukraine auf der Seite all derer steht, die gegen Russland zu kämpfen scheinen. Allerdings wird das Engagement der Ukraine in der Region vorerst wahrscheinlich eher symbolisch bleiben. Nicht zuletzt angesichts der Reaktionen auf die jüngsten Behauptungen. Der Abbruch der Beziehungen durch Niger und Mali, Proteste hier im Senegal gegen die Ukraine und ein sehr scharfes Statement der senegalesischen Regierung. Vor diesem Hintergrund sollte sich die Ukraine zweimal überlegen, auf welcher Seite sie sich engagiert, insbesondere bei den Konflikten im Sahel. Also wohl eher ein Propagandakrieg als eine tatsächliche Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine auf dem afrikanischen Kontinent. Dennoch. Der Krieg in der Ukraine ist für das Handeln Russlands auf dem afrikanischen Kontinent wichtig. Denn Russland verdient in Afrika Geld. Geld, mit dem es vermutlich auch seinen Angriffskrieg in der Ukraine finanziert. Dabei spielt vor allem Gold eine wichtige Rolle. Um das ging es offenbar auch bei den für die Wagner-Söldner verlustreichen Kämpfe in Tinsauer Tin. In der Region gibt es viele handwerklich betriebene Goldminen. Die Goldschürfer sind die ersten Opfer dieses von den Russen geführten Krieges. Das jüngste Beispiel waren die Kämpfe bei Tinsauer Tin. In den Minen dort haben auch viele Menschen aus den Nachbarstaaten gearbeitet, vor allem aus Niger und dem Tschad. Etliche dieser Goldschürfer wurden Opfer der Russen. Wenn die russischen Söldner irgendwo auftauchen, vertreiben sie alle anderen. Oder sie töten die Menschen. Malis Reichtum an Gold war schon im Mittelalter auch in Europa legendär. Heute ist es der sechstgrößte Goldproduzent der Welt. Das Edelmetall ist das mit Abstand wichtigste Exportgut des Sahelstaates, der zu zwei Drittel von der Wüste Sahara und Halbwüste bedeckt ist. Gold machte im Jahr 2023 mehr als 80% aller Exporte aus. Neben den Abbaustätten, die von Firmen industriell betrieben werden, gibt es in ganz Mali viele informelle Minen, in denen das Gold handwerklich abgebaut wird. Viele von ihnen befinden sich im Norden von Mali. Dort haben vor allem diverse bewaffnete Gruppen das Sagen. Aber nicht der malische Staat. Nun möchte die malische Armee die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zurückerobern. Die Regierung will außerdem mehr Gewinne aus dem Bergbau ziehen. Das kann sie viel leichter erreichen, wenn sie die handwerklichen Minen im Norden in ihre Gewalt bekommt, als in der Auseinandersetzung mit westlichen Bergbauunternehmen, die in anderen Regionen Malis Rohstoffe industriell abbauen. Versuche der russischen Wagner-Söldner, westliche Unternehmen vom Markt zu verdrängen und die Konzession zu übernehmen, sind zwar bisher gescheitert, dennoch profitieren sie von den Goldmilliarden. Die Bergbauunternehmen zahlten laut dem Blood Gold Report im Jahr 2022 1,3 Milliarden US-Dollar an Steuern und Abgaben an die malische Militärregierung. Den Angaben zufolge war das 2022 mehr als die Hälfte des gesamten Steueraufkommens. Die malische Regierung zahlt der Wagner-Gruppe jeden Monat 10 Millionen US-Dollar für ihre Dienste. Für Söldner, militärische Ausrüstung und Sicherheitsdienste im Allgemeinen. Die Zahl geht auf das US-amerikanische Verteidigungsministerium zurück. Das Geld für die russische Militärhilfe stammt vermutlich zu einem guten Teil aus den Steuern und Abgaben, die internationale Unternehmen für den Goldabbau zahlen. Und Russland verdient ja nicht nur in Mali Geld mit Gold. Nach unserer konservativen Schätzung nimmt Russland durch alle seine Aktivitäten in Afrika jeden Monat etwa 114 Millionen US-Dollar ein. Viele der Transaktionen werden nicht dokumentiert, vor allem im Sudan nicht. Dort schmuggelt Russland eine Menge Gold aus dem Land. Üblicherweise lässt sich Russland seine Sicherheitsdienste von den afrikanischen Ländern durch den Zugang zu Rohstoffen bezahlen, darunter Gold, Diamanten und Tropenholz. Allein aus dem Geschäft mit Gold hat Russland nach Schätzungen zwischen Februar 2022 und Dezember 2023 2,5 Milliarden US-Dollar verdient. Geld, mit dem der Kreml höchstwahrscheinlich auch seinen Krieg in der Ukraine finanziert. Aber Russland will mehr verdienen. Es bemüht sich auch in Mali schon lange um einen eigenen Zugriff auf Minen. Im Februar ist Folgendes passiert. Die Wagner-Gruppe, die mittlerweile Afrika-Korps heißt, und das malische Militär konnten in der Nähe von Gao gemeinsam eine der größten handwerklichen Bergbaustätten im Norden von Mali übernehmen. Die Mine ist als Interhaka bekannt. Es gibt hier viele bewaffnete Gruppen, die uns belästigen. Interhaka, der Ort, von dem ich die Sprachnachricht zugeschickt bekam. Seit Wochen bin ich mit malischen Kollegen im Kontakt, die für mich dort nach Augenzeugen suchen. Mehrfach schien ein Interview möglich, dann sprangen die Leute wieder ab. Sie hätten zu viel Angst bekommen, sagten meine Kollegen. Dann hat ein Goldhändler zugestimmt. Allerdings will er anonym bleiben. Wir sollen ihn Jafar nennen. Wir wissen, dass die Russen heute die wichtigsten Partner der malischen Armee sind. Man erkennt sie leicht an ihrer Uniform, an ihren Abzeichen und auch an ihrer Sprache, da die meisten von ihnen kein Französisch sprechen. Mein Kollege, der ebenfalls anonym bleiben will, hat mir die Situation des Interviews beschrieben. Jafar wartet vor einem Schmuckladen in Gao auf Kunden. Er trägt einen weißen Turban, der sein Gesicht bis auf die Augen verdeckt. In Gao war die Bundeswehr im Rahmen einer UN-Mission mehr als 10 Jahre lang stationiert. Auf Wunsch der malischen Militärregierung zogen die letzten Soldatinnen und Soldaten Ende 2023 ab. Jafar begegnet häufig russischen Bewaffneten. Mit einem Motorrad fährt er zwischen Gao und der Goldmine hin und her. Oft werden Menschen hingerichtet. Andere, die festgenommen wurden, werden misshandelt. Das Problem ist, dass viele Menschen die Sprache der Russen nicht sprechen. Wenn die Leute verhaftet werden, verstehen sie die Befehle nicht und dann werden sie exekutiert. Das habe ich von anderen gehört, aber noch nicht persönlich miterlebt. Mein Kollege schickt mir ein zweites Interview. Er konnte in Interhaka mit einem Goldschürfer sprechen. Im Hintergrund hämmern die Maschinen, die das Erdreich aus den Stollen abtransportieren. Der Mann trägt eine Jeans und ein T-Shirt, dessen Farbe unter lauter Dreck und Schlamm nicht zu erkennen ist. Seit die Russen im Februar 2024 kamen, begegne er ihnen häufig. Oh ja, sie kommen häufig mit ihren Dolmetschern hierher und mit der malischen Armee. Allerdings gehen sie oft alleine Patrouille. Dabei sprechen die Russen weder Französisch noch eine der lokalen Sprachen. Das ist ein Problem. Wir verstehen sie nicht. Sie kommen hierher, spazieren herum, nehmen Leute fest und führen sich wie Banditen auf. Nicht nur in der Mine, auch auf den Straßen. Mir haben viele Freunde erzählt, dass die Russen sie überwältigt und ihnen dann ihr Geld und ihr Gold abgenommen haben. Ein derart brutales Verhalten könnte darauf hinweisen, dass es sich um Söldner der Wagner-Gruppe handelt. Die Söldner, deren Erkennungszeichen ein Totenkopf-Emblem auf den Kampfanzügen ist, sind für schwere Menschenrechtsverletzungen berüchtigt. Allerdings gibt es die Wagner-Gruppe offiziell nicht mehr. Sie wurde aufgelöst, nachdem ihr Chef Jewgeni Prigoschin im Juni 2023 gegen die russische Regierung rebellierte und kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. I think some things have changed. I would say much has not changed. Prigozhin ran a number of organizations. Seitdem haben sich einige Dinge verändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Prigozhin leitete eine Reihe von Organisationen und Unternehmen, darunter natürlich die Söldnertruppe. Außerdem führte er Desinformationskampagnen durch und er beaufsichtigte Geschäfte, bei denen Waffen gegen Ressourcen getauscht wurden. Prigozhin hatte verschiedene Bergbauunternehmen und sah sich selbst als Dirigent dieser sehr komplexen Organisationen, die im Kern alle dasselbe Ziel verfolgten, politischen Einfluss für Russland zu gewinnen. Prigozhin arbeitete dafür mit gefügigen afrikanischen Führern zusammen. Als Prigozhin starb, hat der Kreml sein kleines afrikanisches Imperium übernommen. Der Politikwissenschaftler Thierry Virculon arbeitet am Französischen Institut für internationale Beziehungen, IFRI. Er ist Co-Autor der Studie Grey Zone über Russlands militärisches und kriminelles Engagement in Afrika sowie den Einsatz von Söldnern. So they make sure to cover that heritage and they of course change the chain of command. Die Söldner wurden gezwungen, einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Einige führende Wagner-Leute wurden ausgetauscht, außerdem neue Einheiten eingeführt. Die ehemalige Wagner-Gruppe heißt jetzt Afrika-Korps. Außerdem hat die russische Regierung noch einige weitere paramilitärische Unternehmen gegründet. Die Leitung der russischen paramilitärischen Aktivitäten in Afrika liegt nun eindeutig beim stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands. In Mali und der Zentralafrikanischen Republik bezeichnen sich viele der russischen Paramilitärs weiterhin als Wagner. Joseph Siegler vom US-amerikanischen Africa Center for Strategic Studies schätzt die Zahl der russischen Paramilitärs allein in Mali auf 1.000 bis 1.100. Auf dem gesamten Kontinent seien es um die 5.000 russische Kämpfer, mit dem größten Kontingent in der Zentralafrikanischen Republik, gefolgt von Mali. In Burkina Faso und Niger sei die Zahl mit jeweils um die 100 deutlich kleiner. Eliteeinheiten zum Schutz der dortigen autokratischen Staatschefs. Ich stehe am Gate und warte auf meinen Flug nach Bangui, die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Um mich herum lauter weiße Menschen. Es sind Russen. Dass sie schon hier am Flughafen so allgegenwärtig sind, überrascht mich dann doch. Andererseits, es gibt wohl keinen Staat auf dem afrikanischen Kontinent, in dem die Wagner-Gruppe schon so lang so präsent ist wie in der Zentralafrikanischen Republik. Daran hat offenbar auch der Tod Prigozhins nicht viel geändert. Die russischen Söldner stellen die wichtigsten Leibwächter sowie Berater des Präsidenten. Sie kämpfen an der Seite der Armee, bilden sie aus und kontrollieren als Gegenleistung einen großen Teil der Gold- und Diamantenminen im Land. Wagner, das jetzt der russischen Regierung untersteht, betreibt eine Brauerei und finanziert Medienunternehmen, darunter ein Radio. Als ich tatsächlich die Erlaubnis bekomme, in die Zentralafrikanische Republik einzureisen und dort zu recherchieren, bin ich überrascht. In den Wochen vor meiner Reise habe ich von Verhaftungen und vorübergehenden Festnahmen gehört. Betroffen waren Journalisten und Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen. Ich bin Imam Abdoulaye Ouazalegué, Imam des 6. Arrondissements und einer der Führer der Plattform der religiösen Konfessionen in der Zentralafrikanischen Republik. Ich treffe den Imam im quirligen Viertel PK5. Hier leben Christen und Muslime auf engstem Raum zusammen und vor allem, sie verdienen nebeneinander ihr Geld. Verkaufen Obst, Gemüse, Haushaltswaren, Elektroartikel und alles, was man sonst zum Leben braucht. Als ich das letzte Mal 2014 durch diese Straßen ging, war hier Kriegsgebiet. Verbrannte Häuser und Marktstände, verwaiste Straßenzüge, Hass zwischen Christen und Muslimen. Im gesamten Land war es kaum besser. Der Imam empfängt mich bei sich zu Hause. Ein freundlicher, aufgeschlossener Mann. Der Unterschied zu früher ist deutlich. Das Wichtigste ist natürlich, dass es jetzt Frieden gibt. Wenn Frieden herrscht, kann man Entwicklung in Gang setzen. Seit die Zentralafrikanische Republik 1960 von Frankreich unabhängig wurde, hat sie mehrere Militärputsche, Diktaturen und Bürgerkriege erlebt. Die Armee kämpft seit 2012 gegen verschiedene paramilitärische Milizen und bewaffnete Rebellengruppen. Die Bevölkerung leidet fast im gesamten Land unter brutalen, ethnisch und religiös gefärbten Konflikten. Seit 2014 ist eine Friedensmission der Vereinten Nationen im Einsatz. Trotz der Entsendung von zwischenzeitlich 15.000 Soldatinnen und Soldaten wird die Mission wegen ihres begrenzten Einflusses international kritisiert. Le Wagner, vous savez, il y a une anecdote qui dit. Was die Wagner-Gruppe angeht, bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn dein Haus brennt, ist dir die Farbe des Wassers egal, mit dem du das Feuer löschst. So geht es uns in der Zentralafrikanischen Republik. Die internationale Gemeinschaft hat vielleicht Grund, Russland gegenüber kritisch zu sein. Aber ich als religiöser Führer sehe es so. Die Russen sind nicht durch die Hintertür in die Zentralafrikanische Republik gekommen. Sie kamen auf Empfehlung der Vereinten Nationen und zu einem Zeitpunkt, als unsere Lage wirklich kritisch war. Vor einigen Jahren stimmte der UN-Sicherheitsrat einer russischen Ausbildungsmission mit 175 Ausbildern für die lokalen Streitkräfte zu und hob das bis dahin geltende Waffenembargo auf. Seitdem holt die Regierung russische Söldner und Militärs ins Land, die der zentralafrikanische Präsident Touadéra alle als militärische Ausbilder bezeichnet. Nach unterschiedlichen Schätzungen sind in der Zentralafrikanischen Republik gegenwärtig zwischen 1.500 und 3.000 Wagner-Söldner stationiert. Il y a eu même des événements très graves, décembre 2020, qui allaient. Im Dezember 2020 hatte sich die Lage so zugespitzt, dass die Zentralafrikanische Republik als Staat zu zerfallen drohte. Angesichts einer solchen Situation hätte jede Nation, jede Regierung der Welt versucht zu retten, was vom Staat noch übrig war. Diejenigen, die damals politisch verantwortlich waren, hatten dazu geradezu die Pflicht. Und sie handelten, ich wäge meine Worte ab, auf Anraten der internationalen Gemeinschaft. Ähnliches höre ich in den kommenden Tagen häufig. Russland habe Frieden und Stabilität gebracht. Weil es die russischen Paramilitärs Ende 2020 geschafft haben, die Rebellen zurückzudrängen, als diese drohten, die Hauptstadt anzugreifen. Seitdem sind die bewaffneten Gruppen in der Zentralafrikanischen Republik im Grunde sehr schwach. Insofern könnte man sagen, dass die russischen Paramilitärs in der Zentralafrikanischen Republik so etwas wie einen Sieg errungen haben. Das ist es, was sie dort beliebt macht. Aber nicht jeder hält die russischen Söldner für Befreier oder Friedensstifter. Der Menschenrechtsanwalt Bruno Biagba sieht viele dunkle Seiten. An diesem Vormittag sitzt er in Bangui mit Freunden am Straßenrand vor einem Friseursalon. Dass er tagsüber für ein Treffen mit Freunden Zeit hat, ist für den 60-Jährigen ein Zeichen der Krise. Die Menschenrechtslage in der Zentralafrikanischen Republik ist sehr besorgniserregend, weil viele Grundrechte verletzt werden. Aber die Opfer trauen sich nicht, Anklage zu erheben oder sich an die Justiz zu wenden, weil sie Angst vor den Henkern haben, die frei herumlaufen. Ich werde immer wieder von Überlebenden angerufen. Ich bitte sie dann, immer vorbeizukommen, damit wir den Fall dokumentieren und ihnen helfen können, sich an die Justiz zu wenden und eine Klage einzureichen. Daraufhin höre ich nichts mehr von ihnen. Sie fürchten um ihre Sicherheit. Vor einem Jahr habe er zum letzten Mal einen Anrufer davon überzeugen können, zu ihm ins Büro zu kommen, um einen Fall zu dokumentieren. Der Überlebende kam und schreckte dann doch vor einer Klage zurück. Zwar schweigen die Opfer, aber die Verbrechen finden trotzdem weiter statt. Auch begangen von den russischen Söldnern. Die Russen, einige der Russen, begehen die gleiche Art von Übergriffen wie die zentralafrikanische Armee. Es geht um physische Gewalt. Manchmal werden Menschen verwundet, manchmal ermordet. Aber solange die Opfer keine Anzeige erstatten, können wir nicht viel tun. Die Angst der Bevölkerung erschwert heute die Arbeit von uns Menschenrechtsaktivisten. Das klingt ganz anders als das Vertrauen von Imam Ouassé Legge in die Justiz und die Regierung. Der Anwalt zeigt mir Fotos auf seinem Handy. Eins zeigt den Minister für Viehzucht, Hassan Buba. Dass er Minister wurde, hat die Wagner-Gruppe durchgesetzt. Die zentralafrikanische Regierung hatte ihn 2021 wegen mehrerer Verbrechen verhaftet, die hier begangen wurden. Aber dann hat die Regierung ihn unter einem Vorwand wieder freigelassen. Und warum hat die Wagner-Gruppe ihn durchgesetzt? Er ist ihre Schachfigur im Sicherheitssystem der Zentralafrikanischen Republik. Hassan Buba war Vizechef einer zentralafrikanischen Rebellengruppe. Ihm wird vorgeworfen, 4 Kindersoldaten seiner Gruppe getötet zu haben. Außerdem soll er an einem Massaker beteiligt gewesen sein, bei dem mehr als 100 Menschen getötet wurden, darunter 19 Kinder. Ende 2020 wurde er Minister für Viehzucht. Ein Jahr später wurde er verhaftet und wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Eine gute Woche später eskortierten ihn Sicherheitskräfte zurück nach Hause. Ein mutmaßlicher Massenmörder bleibt trotz Haftbefehl auf freiem Fuß und bekleidet ein Ministeramt. Nach Jahren russischer Regierungsberatung gäbe es keinen Rechtsstaat mehr, keine Spielräume für eine Opposition. Weder die Opposition noch die Zivilgesellschaft können Versammlungen oder Demonstrationen organisieren. Die Zivilgesellschaft wollte beispielsweise vor etwa 2 Monaten mit einer Demonstration dagegen protestieren, dass der staatliche Stromversorger NRK seiner Aufgabe nicht nachkommt. Und gegen die Tatsache, dass die Qualität des Leitungswassers nicht gut ist. Die Demonstration wurde verboten. Stattdessen wurde eine Demo von Regierungsanhängern zugunsten des staatlichen Stromversorgers genehmigt. Wer heute die Machthaber kritisieren will, stößt auf Beschränkungen. Aber wenn eine Demonstration zur Unterstützung der Machthaber angemeldet wird, schickt die Regierung noch Polizei und Gendarmerie, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Der Menschenrechtsanwalt vermittelt mir noch einen weiteren Kontakt, der mir noch mehr über Russlands Aktivitäten hierzulande berichten könne. Ich verabrede mich mit Joseph Bindoumi, dem Präsident der Zentralafrikanischen Menschenrechtsliga. Die Leute haben keine Angst vor Wagner, sondern vor der Straflosigkeit. Sie wissen, dass die Wagner-Leute beispielsweise heute beschließen könnten, mich zu töten. Vielleicht direkt, nachdem wir beide hier zusammengesessen haben. Es würde dann heißen, ich sei von Unbekannten getötet worden und fertig. Keine Ermittlungen. Kein Gerichtsverfahren, kein Urteil. Das ist es, was den Leuten Angst macht. Und sie wissen, dass die Wagner-Leute die Techniken, die in Russland angewendet werden, auch zu uns gebracht haben. Man ist nicht mit dir einverstanden, dann wirst du ausgelöscht, zum Beispiel vergiftet. Wenn sie wissen, dass jemand mit ihnen oder ihren Methoden nicht einverstanden ist, können sie einfach entscheiden, diesen Menschen zu töten. Das US-amerikanische Rechercheprojekt Sentry spricht in seinem jüngsten Bericht aus dem vergangenen Jahr von Terrorkampagnen, um unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Rebellen jeden Widerstand gegen Wagner und die Regierung zu brechen. Alle Feinde sollten buchstäblich vernichtet, das Land so wörtlich gesäubert werden. Es gelte das Motto, keine Spuren zu hinterlassen, also bei Massakern auch Frauen und Kinder zu töten. Die Autoren des Berichts gründen ihre Behauptungen nach eigenen Angaben unter anderem auf etliche Interviews mit zentralafrikanischen Soldaten, die in unterschiedlichen Einheiten dienten, auch solchen, die mit Wagner-Söldnern eng zusammenarbeiten. Das ist schon wieder so ein Klischee. Maxime Balalou, Kommunikationsminister und Sprecher der zentralafrikanischen Regierung, weist solche Vorwürfe zurück. Ich möchte die Situation klarstellen. Wir haben Fälle, die als Kollateralschäden bezeichnet werden können. Denn wir führen einen asymmetrischen Krieg. Wir kämpfen nicht gegen einen militärischen Gegner, sondern gegen Leute, die sich unter die Bevölkerung mischen, um sich zu verbergen und um der Bevölkerung zu schaden. Wenn unsere Streitkräfte vor Ort agieren, kann es manchmal zu Verlusten kommen. Ich verteidige Russland nicht blind, das kann ich Ihnen versichern. Wenn sich Elemente der zentralafrikanischen Streitkräfte etwas zu Schulden kommen lassen, werden sie von den Militärgerichten bestraft. Und Verfahren gegen die russischen Kämpfer? Dazu sagt der Minister nichts. In den Tagen in Bangui fällt mir auf, wie oft von Desinformation die Rede ist. Viele tun unliebsame Nachrichten, die nicht zur eigenen Überzeugung passen, sofort als Fake News ab. Andere scheinen tief verunsichert, was sie noch glauben können. Keiner scheint mehr zu wissen, welche Informationen richtig sind und welche falsch. Ob es hier keine Organisationen gäbe, die Informationen überprüfen, frage ich meinen Kollegen. Der bringt mich mit Fridolin Goulou in Kontakt. Desinformation ist bei uns zu einem diplomatischen Kampf geworden. Bei uns werden falsche Informationen in Umlauf gebracht, was nicht in unserem Interesse ist. Sie sind eine Waffe im Kampf der mächtigeren Nationen gegeneinander. Russland, Frankreich, die USA, China. Alle diese Länder bekämpfen einander auf unsere Kosten, nur um ihre Interessen zu verfolgen. An einem Freitagmorgen steht der Journalist Fridolin Ngulu vor etwa 30 Männern und Frauen. Es sind Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft. Imame, Prediger, Leiterinnen von Frauengruppen, traditionelle Älteste. Sie sitzen in einem Veranstaltungsraum unter den Tribünen im Stadion von Bangui. Die Großmächte sind intelligent. Die Russen gründeten Gruppen zur Verbreitung von Falschinformationen und rekrutierten Zentralafrikaner, um sie zu leiten. Die Russen sind nur die Ideengeber. Sie lassen zum Beispiel behaupten, die Amerikaner wollen in der Zentralafrikanischen Republik eine weitere bewaffnete Gruppe aufbauen, mit dem Ziel, Präsident Touadérat zu töten. Unsere Leute nehmen das auf, verbreiten diese falsche Information wie verrückt. Nicht nur in der Zentralafrikanischen Republik haben Lügen und falsche Informationen in den sozialen Netzwerken massiv zugenommen. Joseph Siegler vom Africa Center for Strategic Studies in Washington nennt Zahlen. We've seen a quadrupling. Die Zahl der Desinformationskampagnen, die auf Afrika zielen, haben sich in den vergangenen 2 Jahren vervierfacht. Wir haben in diesem Zeitraum insgesamt 190 Desinformationskampagnen auf dem afrikanischen Kontinent registriert. 60% wurden durch ausländische Geldgeber finanziert, angeführt mit großem Abstand von Russland. Die Nachrichten haben in der Regel ein politisches Ziel. Meistens geht es darum, ein befreundetes oder ein autokratisches Regime zu stützen. In Ngulus Workshop haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Nachfragen, ergänzen eigene Beispiele. Nicht in allen geht es um große Politik, sondern auch um andere Gerüchte. Aber an einem bestimmten Punkt haben wir festgestellt, dass Desinformation vom Ausland als politische Waffe eingesetzt wird, weil Russland mit allem, was dazugehört, in die Zentralafrikanische Republik gekommen ist. Die anderen Mächte lassen sich das nicht gefallen und schlagen zurück. Diesen Propagandakrieg mit Mitteln der Desinformation tragen sie bei uns aus. In vielen afrikanischen Staaten wächst der russische Einfluss. Auch, aber nicht nur aufgrund von Desinformation und Propaganda. Dass viele afrikanische Länder der alten Kolonialmächte und neokolonialer Strukturen überdrüssig sind, spielt Russland in die Hände. Russland zielt vor allem auf instabile Länder, in denen die staatliche Ordnung kaum noch existiert. Dorthin verkauft der Kreml Waffen, sichert autokratische und diktatorische Regime, verspricht ein Eindämmen der Gewalt. Im Gegenzug bekommt es Zugang zu Bodenschätzen. Die Gewinne nutzt es auch, um den Angriffskrieg auf die Ukraine zu finanzieren. Außerdem braucht Moskau Verbündete auf der internationalen Bühne, Stimmen im UN-Sicherheitsrat. Dabei schafft der Kreml neue Abhängigkeiten, neue Strukturen der Ausbeutung. In seinem brutalen Kampf gegen mutmaßliche Aufständische und die gesellschaftliche Opposition nimmt es massive Menschenrechtsverletzungen, Massaker und Millionen Geflüchtete billigend in Kauf. Der afrikanische Autor Laurie Peter Elufisson glaubt dennoch nicht, dass Putins brutale Strategie langfristig Erfolg haben wird. I'm concerned for West Africa. I am concerned for Nigeria, my country. Ich mache mir Sorgen um Westafrika. Ich mache mir Sorgen um meine Heimat Nigeria. Denn es scheint, dass Westafrika im Moment die Basis des russischen Einflusses ist. Aber am Ende werden die Menschen merken, dass es eine schlechte Wahl war, sich für Russland zu entscheiden. Denn Russland und der Wagner-Gruppe geht es nicht um dauerhaften Frieden. Ganz im Gegenteil. Russland und die Wagner-Gruppe können so lange im Geschäft bleiben, wie die Länder instabil bleiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen das verstehen und dessen müde werden. Und dann heißt es vielleicht, Russia must go. Ich hoffe, dass diese Zeit bald kommt. Im Schatten. Doku über Russlands Einfluss in Afrika von Bettina Rühl. Es sprachen Maike Rötzer, Michael Kamp, Markus Bachmann, Daniel Berger, Hüseyin Michael Cirbici, Carlos Lobo, Andreas Laurenz Meyer, Richard Hucke und Laura Sundermann. Technische Realisation Brigitte Angerhausen und Lucia Philippek. Regieassistenz Lynn Sacher. Regie Jörg Schlüter. Redaktion Nikolaus Steiner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2024. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.